68 aller Munde sozusagen, jetzt wieder mal der Jahrestag heran. Die Frage ist, was sozusagen wir in so einer Runde, so eines Seminars eigentlich davon diskutieren können. Da wir eh über ausgewählte Länder behandeln, habe ich mir so für meinen Einstiegsvortrag oder Input sozusagen überlegt, erstmal anzuknüpfen an den, ich sag mal, hegemonialen Diskurs. Und der hegemoniale Diskurs, in dem wir stecken, das ist der Westdeutsche. Der Westdeutsche sozusagen, der einerseits, das ist in der Fachwissenschaft heute glücklicherweise so verankert, in der Mehrzahl noch, derzeit noch, dass der 68 sozusagen die Fundamentalliberalisierung der Bundesrepublik eingeleitet hat, durch Kulturrevolution, Jugendrevolte etc. pp., alles, was man kennt sozusagen, was dazugehört, die autoritären Strukturen auch der Nachkriegszeit dadurch gebrochen sind und auf der konservativen Seite natürlich der Gegenpol, die Zerstörung der Ordnung, der bewährten Ordnung, der Fundamente der Gesellschaft, Werteverfall und alles sozusagen so. Nochmal getoppt, jetzt vor kurzem sozusagen auf dem Parteitag der AfD. Aber die Argumente sind nicht neue, die die AfD verwendet, sondern war früher sozusagen vom rechten Flügel der CDU, CSU immer schon bedient worden, Alfred Dregger und Co., bei dem ja Gauland groß geworden ist in Frankfurt oder beziehungsweise in Hessen. Das ist also sozusagen eigentlich dieselbe Schiene, Werteverfall, ne? So, und Liberalismus freigesetzt und damit eigentlich eben auch die Zerstörung der Ordnung. Die eigentliche Linke kommt darin gar nicht vor. Bestenfalls sozusagen, vor 10 Jahren war das, naja, ihr seid jetzt alle nicht ganz so jung, wie ich es erwartet hatte, habt ihr das vielleicht noch im Ohr, vor 10 Jahren bei den Ausländern, naja, 10 Jahre machen eine Menge aus, wenn man erst 19 ist oder so, dann, und noch vorher 9 ist anders, als wenn man 29 ist und mit 19 das doch mitgekriegt hat. Da ging es zentral darum, dass dann eben Joschka Fischer, der Außenminister, Steine geworfen hat. Das heißt, die Gewaltdebatte wird uns auch in diesem Jahr sicherlich noch beflügeln, wobei erstaunlich ist, dass eigentlich diese Debatte so relativ gering bisher angelaufen ist. Vor 10 Jahren jedenfalls war das die zentrale Debatte, 68 als Gewaltorgie sozusagen und Einstieg in den Terrorismus. Das sind so die Fundamente, die eigentlichen Ziele von 68 kommen gar nicht mehr vor. Und soweit sie vorkommen, eben auch eher bei den Konservativen, die so sinngemäß sagen, das, was an Positiven von 68 bewirkt wurde, bestimmte Aspekte, die man als, auch als Konservativer verteidigt, man ja bestimmte Modernisierungsformen sozusagen, die waren eher Nebensache, waren gar nicht bezweckt. Und das, was bezweckt war, war sozusagen das, was einerseits im Terrorismus und andererseits, wenn sich völlig durchgesetzt hätte, im Totalitarismus geendet hätte. Das ist sozusagen der Diskurs. Wie gesagt, in der Fachwissenschaft dann eher noch sozusagen derzeit noch die Fundamentalliberalisierung. Aber es ist ein sehr deutscher Diskurs. Zwar kommt der ein ähnlicher natürlich auch in anderen Ländern vor. Ich sag mal, Frankreich war ja unter de Gaulle ein autoritäres Regime, ja, mit einer quasi halbpräsidialen Diktatur, mit sehr begrenzten Rechten des Parlaments bis heute sozusagen, wo der Präsident das Parlament auflösen kann, etc. pp. Auch dort ist natürlich Anti-Autoritarismus aus einem sehr autoritären politischen Habitus heraus und nach wie vor in mehr als in Westdeutschland, in Frankreich eben auch aus einem autoritären Klassenverhalten, ganz öffentlich sozusagen, inszeniert, heraus entstanden. Also das gibt es auch in anderen Ländern, aber doch sehr anders. Das liegt natürlich daran, dass 68 in vielen Ländern sehr anders verlaufen ist. Unser Vorteil, den wir allerdings haben, wenn wir in Thüringen und in Weimar das Seminar durchführen, dass wir sozusagen von Osten auf die Dinge gucken, auf das, was überhaupt nicht oder weitgehend nicht vorkommt. Das ist nochmal mit dem Blick auf den Osten, die Ereignisse, die es dort gab, die waren etwas überschaubarer als die in dem westlichen Europa oder der westlichen industriellen Welt, sage ich mal. Das waren in erster Linie Polen und die Tschechoslowakei, die durch massive Auseinandersetzungen, die den Revoltecharakter von 68 sozusagen bestätigen oder sich dort einfügen, die sozusagen den, im Fokus stehen dabei und dazu meistens vergessen, wenig im Osten wie im Westen beachtet, die Revolte der Studierenden in Belgrad. Also in einem sich sozialistisch nennenden, blockfreien Land, das weder zum Osten noch zum Westen militärisch gehörte, aber eine Bewegung hervorbrachte, die in vielen der westlichen neuen Linken sehr ähnlich war und gleichzeitig sozusagen auch wiederum sehr starke Kritiken formulierte, die auch in Osteuropa, in Polen, Tschechien lautstark formuliert worden waren. Ich gehe dann darauf nochmal ein. Damit wird schon klar, 68 hat ein paar andere Aspekte noch zu berücksichtigen, als nur das, was im Westen vertreten wird und auch von den, sagen wir, ich würde mal sagen, den tapferen Linken, die heute noch 68 ganz klar verteidigen, sei es als Entstehungsgeschichte der neuen Linken oder durch den Vorlauf der neuen Linken, sei es überhaupt als eine stattfindende Weltrevolution, so eben auch der Titel hier von Il Manifesto, die hier noch vor 10 Jahren eine CD rausgegeben haben. Und wenn man sich die Titel aber anguckt, dann ist eine erstaunliche Glätte darin, zu Dingen, die eigentlich gar nicht glatt zu sein scheinen. Das wäre sozusagen mein Kerngedanke, den ich heute ganz rüberbringen will. Ich nenne mal nur ein paar Überschriften, die alle kennen. Aber wenn man sie hintereinander wegliest, liest man es sozusagen, als wäre das irgendwie alles dasselbe, als würde sich das nahtlos einfügen. Da geht es dann einerseits, sage ich mal, um neue Kommunikationsformen, die 68er sozusagen produzierten. Da geht es gegen die Neutralität der Wissenschaft, also gegen Technokratie im weitesten Sinne. Alles Persönliches, politisch, denkt man gleich an die Geschlechterfrage, klar. Kommune und Kommunen, Studentenmacht, Anti-Autoritarismus und so weiter. Und dann geht das nahtlos über in Selbstverwaltung, ja, Versammlungsdemokratie, Kulturkritik der Kulturindustrie. Dann kommt die Kritik des Konsumismus und des, sozusagen des Konsumterrors, wie es damals hieß. Hier wird noch von der Integration der Arbeiterklasse gesprochen, dann kommt die Utopie an die Macht, Fantasie an die Macht und all die Dinge, die sozusagen mit der westlichen 68er Bewegung assoziiert werden. Dann geht es aber weiter und dann kommt hier der Trikont. Und da geht es auf einmal um nationale Unabhängigkeitsbewegungen. Und dann kommt die Kritik im Ostblock sozusagen an undemokratischen Formen etc. pp. Das liest sich sozusagen hintereinander weg als ein 68 und so wird eine Weltrevolution konstruiert. Und ich würde das sehr gern in Frage stellen sozusagen als methodischen Anlass, sich heute kritisch reflektierend zu 68 zu verhalten, indem man versucht, es historisch einzuordnen, um von daher eben auch die heutigen Veränderungen, die veränderten Situationen und die veränderten Bedingungen diskutieren zu können und auch den Standort, in dem wir uns heute befinden. Also das ist, scheint mir schon mal ein großer Vorteil zu sein, indem wir von Osten her auf 68 gucken. Ein Spezifikum der DDR war ja, dass sie einerseits sozusagen ein Teil sozusagen Deutschlands war und die meisten Menschen, auch die Linken im Osten, immer auf die Linken im Westen gucken oder die Menschen im Westen guckten, wer rechts war, guckte nach den Rechten und wer links war, nach den Linken. Also das ist sozusagen die eine Einbindung der DDR. Die andere ist natürlich, dass die DDR Teil des politischen Ostens war. Und da spielte dann natürlich Prag oder die Warschau eine sehr viel größere Rolle als vergleichsweise im Westen. Wobei man auch im Westen sagen muss, das war in den einzelnen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. In Frankreich etwa war das sozusagen die Bedeutung für die gesamte Linke, das, was in der Tschechoslowakei ablief, sehr viel größer als in Westdeutschland noch. Was man immer vergisst, dass sozusagen nicht nur eine neue Linke 1968 entstanden ist, Spezifikum der westdeutschen Verhältnisse mit dem Verbot der KPD, anders als in Frankreich, Italien, wo es starke kommunistische Parteien gab, die Wiedererstehung in neuer Gestalt als deutsche kommunistische Partei. So, das assoziiert man gar nicht mit 68. Aber wenn man die reinen Zahlenverhältnisse und die Bedeutung auch sich anguckt, inklusive der Unterstützung aus der DDR etc., dann war die Gründung der deutschen kommunistischen Partei ein ganz wesentlicher Punkt, ein Vehikel der Neuorganisation der westdeutschen Linken. Das wird von den Linksradikalen meistens übersehen. Aber wenn man sich bestimmte Prozesse der weiteren Entwicklung in der Bundesrepublik anguckt, sag nur Friedensbewegung der 80er Jahre etwa, dann ist das ohne Deutsche Kommunistische Partei, ohne bestimmte Auseinandersetzungen in Gewerkschaften um soziale Fragen, ist das ohne die gar nicht denkbar. Das ist aber wiederum ein Spezifikum der westdeutschen Geschichte. So, in Ostdeutschland mit diesem doppelten Blick, das ist eine gewisse Chance, eben gucken wir nach Osten, dann geht es im Grunde genommen, das heißt auch um einen Teil dessen, was sozusagen die westliche Linke für sich reklamiert, aber nicht so sehr um Konsumgesellschaft, Kritik der Konsumgesellschaft, sondern für den großen Teil der Bevölkerung eher um nachholenden Konsum, ja vorenthaltene Konsum, und zwar Konsum im weitesten Sinne. Im Westen wird man ja auch mit der Kultur oder von der Kulturindustrie mit Konsum erschlagen, aber wo sozusagen Mangelgesellschaft herrscht und das die prägenden Verhältnisse bestimmt und auch die Haltung der Menschen, es steht natürlich Konsum ganz anders da als dort, wo man die Kritik an der sogenannten Überflussgesellschaft formuliert. Sehr viel zugespitzter, wenn es um die politischen bestimmte politische Aneignungsformen geht es natürlich auch um bestimmte Wiederherstellung bürgerlicher Freiheiten. Meinungsfreiheit, ohne die kann sich auch keine Linke entwickeln, kann sich nur im Untergrund entwickeln, in kleinen konspirativen Zirkeln, wie das in Osteuropa der Fall war. Aber die Wiederherstellung von Meinungsfreiheit heißt nicht unbedingt an sich Sozialismus. Die Frage ist sozusagen, was schließt sich denn mehr noch daraus an? Also es ist ein ganzes Bündel von Fragen, die entstehen, die aber anders gedacht werden, als sie im Westen von der Linken gedacht werden. Wo das im Überfluss ist und man sich sozusagen schon davor ekelt, wenn da von Demokratie die Rede ist, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass Demokratie oftmals eben ein hohler Sprech ist, hinter dem ganz andere Mächte ihre Wirkmacht entfalten und ihre Herrschaft entfalten. Also, da kommen wir schon mal auf zwei Ungleichzeitigkeiten. Aber ich spitze noch mal zu, das Jahr 1968 wird eröffnet, sozusagen im Reigen, im Januar, nämlich durch die Tet-Offensive in Vietnam. Die Tet-Offensive zeigte entgegen den Darstellungen der Amerikaner, dass der Vietcong nicht besiegt ist, weil es in 1967 etwas ruhiger war dort, sozusagen was die militärische Konfrontation anging, sondern dass sozusagen der Vietcong in der Lage war, sogar Saigon im Zentrum sozusagen anzugreifen und die Amerikaner anzugreifen. Das hat furchtbar viel Opfer gekostet, aber da war auf einmal der Krieg, der Vietnamkrieg sozusagen, global in allen Medien und so präsent wie nie zuvor ein Krieg je war, weil die Journalisten damals noch quasi unzensiert berichten konnten, haben sie natürlich die Wirklichkeit des Krieges sehr viel besser dargestellt, als das vergleichsweise in den Embedded Journalism Varianten. Die Herrschenden haben natürlich auch gelernt daraus, sozusagen, der letzten Kriege der Amerikaner der Fall war. Aber damals war auf einmal dieser Krieg präsent und war ja auch eine sehr verbindende, nämlich solidaritätsstiftende Angelegenheit, der die westliche Linke mit vielen Linken im Trikont verband. Wenn man aber die Tet-Offensive ernst nimmt und nicht aus der Perspektive eines westlichen Linken betrachtet, sondern aus der vietnamesischen Perspektive, dann stellt sich schon die Frage, was war das für ein Kampf? Was hatte der mit den Zielen der westlichen Linken eigentlich zu tun? Da ging es darum, nationale Unabhängigkeit sozusagen herzustellen. Und Nationenschaffung ist nun mal nicht unbedingt ein sozialistisches Ziel, das über die bürgerlichen Verhältnisse hinausgeht. Und das aber wiederum war ein ganz wesentliches Ziel aller antikolonialen und aller antiimperialistischen, daran anschließenden Bewegungen, nämlich Unabhängigkeit und Nationenschaffung herzustellen, mit den entsprechenden Auseinandersetzungen in den Ländern, die im Grunde genommen in vielerlei Hinsicht bis heute anhalten. Und gleichzeitig verbunden mit der Herstellung eines starken Staates in der linken Variante unter Kontrolle linker politischer Führung, in der, sagen wir mal, bürgerlich-nationalistischen Variante, da denke ich jetzt an den sogenannten arabischen Sozialismus, Nasserismus, was wir bis in, das kann man jetzt nicht mehr, Assad gehört dazu heute nicht mehr, der hat ja den neoliberalen Schwenk der 90er Jahre dann mitgemacht, aber in der Zeit davor, Vater und so weiter, sozusagen auch in den terroristisch-militaristischen Varianten, ist dieser arabische Sozialismus eben starker Staat. In jedem Fall zusammenhalten und zusammen zwingen von manchmal friedlich gar nicht zusammengehörenden Bevölkerungsgruppen. So, da werden wir darauf aufmerksam, dass sozusagen eine ganz wesentliche Komponente der 68er-Bewegung eben die Herstellung von starken Staaten waren und starken Nationen. Der berühmteste Spruch, den vielleicht alle von euch auch noch kennen, aber vielleicht nicht mehr so gegenwärtig haben, das ist der Lateinamerika erfüllte, und zwar den Che Guevara sozusagen übernommen hat von dem bürgerlichen Freiheitskämpfer José Martí, nämlich Patria o Muerte, Vaterland oder Tod. Fidel Castro, der 68 den Einmarsch der Sowjets in die Tschechoslowakei unterstützt hat, als notwendiges Übel, er hat dann später daraus nochmal gemacht, Marxismo-Leninismo o Muerte. Also da sehen wir sozusagen die Fortentwicklung des Problems. So, und indem ich diesen Reigen aufgemacht habe, wird schon mal klar, wenn wir diese Welt zusammendenken, eine Parallelität von Revolten, die sich 68 sozusagen ja sichtbar darstellt, dass wir dann doch, wenn wir genauer hinschauen, aus meiner Sicht sehr viel Schwierigkeit mit der Formulierung eine Weltrevolution finden müssen. Dann wird es schwierig, weil wir dann nämlich wieder einmal in einer Geschichte auf die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen stoßen, wie so oft, und eher uns damit beschäftigen müssen, wie kam es eigentlich, dass so höchst unterschiedliche Entwicklungen in dieser Zeit zusammenfanden. Und da wird es eigentlich schwierig. Da beginnt für mich die eigentlich schwierige Frage zum Stellenwert von 68. Die Interpretationen sind ja verschieden. Eine der Interpretationen ist ja, dass etwa in dieser Zeit 68 eine wesentliche Verschiebung der Weltordnung sozusagen stattfand, weg jetzt wieder von den westlichen Industrieländern hin nach Asien sozusagen, durch die Rolle, die China sozusagen einnahm, überhaupt die antikoloniale Bewegung einnahm. Und wenn man sich das seither anguckt, in der Tat, der Aufschwung Asiens ist ja sozusagen phänomenal. Das ist sozusagen die eine Dimension. Das andere ist natürlich, dass wir die Einordnung dieser Prozesse uns im Detail noch mal genauer angucken müssen, wenn wir es methodisch machen wollen. Also, wie und was hat sich eigentlich in den einzelnen, sagen wir mal, Kontinenten und den einzelnen Ländern entwickelt? Das scheint mir dann nochmal, ehe wir die Frage beantworten können, etwas wichtig, um das genauer beantworten zu können. Also, nehmen wir mal den westlichen Zyklus. Da haben wir nach der Wiederherstellung, in Europa speziell, die Wiederherstellung sozusagen Europas ist abgeschlossen, nach dem Zweiten Weltkrieg, meine ich. Und wir haben einen unheimlichen Schub von Wachstum. Tatsächlich, der genau zur Kritik der Überflussgesellschaft, der Konsumgesellschaft und all dem führt. Historisch ist dann nachträglich das Wort Fordismus dafür sozusagen erfunden worden, also eine Formation der Entwicklung des Kapitalismus, in der eben, sagen wir mal, als historische Ausnahmeerscheinung eine Parallelität der Entwicklung von Profiten und Löhnen die Grundlage dafür bot, für einen unheimlichen Wachstumsschub, der sowohl die Industrie erfüllte als auch die Konsumwelten, dass sozusagen die Konsumwelten erstmals durchindustrialisiert werden, im Unterschied zu der Zeit davor, wo große Teile der Konsumwelten, ich sag mal, noch die Betten eurer Großeltern oder die Schränke sind alle noch in Handarbeit hergestellt worden, im Unterschied zu den IKEA-Möbeln, die man selber baut, aber aus Fertigteilen. Nur als ein Beispiel, die durch Industrialisierung des Verkehrs, die Trennung der Städte in Produktionsbereiche und Konsumbereiche und Lebensbereiche, all das sozusagen ist ja damit verbunden und das feiert in gewisser Hinsicht in den 60er Jahren den Höhepunkt. Das erfasst selbst Länder eben wie Italien, wo eigentlich nur kleine Teile im Norden industrialisiert sind und der große Teil des Südens sozusagen noch 100 Jahre zurückhängt, wo die Latifundien und alles noch existiert, die vorindustriellen Strukturen und die vorindustriellen Machtverhältnisse sind, was dann dazu führt, dass eine riesige innere Migration stattfindet. Ich will jetzt nicht vorgreifen, keine Sorge. Ich will nur deutlich machen sozusagen, genau das gehört genau in diese Phase und das, was sozusagen installiert wird, auch an moderner Produktionstechnik. Der Fiat steht dann sozusagen symbolisch dafür. In Deutschland sind es eben die anderen Automarken und in Frankreich ebenso, dass auf einmal Migranten die Fließbänder füllen. Und das gilt für Deutschland, sind es dann eben nicht die Algerier oder die Süditaliener, sondern sind es eben die Türken und die Griechen und die Portugiesen und so weiter und so fort. Diese Entwicklung hat im Westen sozusagen so eine Art Kipppunkt erreicht und gleichzeitig zu neuen sozialen Umschichtungen geführt. Ich muss das jetzt sehr verkürzen, weil ich jetzt ja sozusagen nicht das im Einzelnen darstellen, sondern einfach den Problemaufriss machen will. Also das eine ist, dass wir in Frankreich insbesondere, wo die Politisierung der Arbeiterklasse durch die größere Kontinuität der Linken, was mit dem antifaschistischen Widerstand zu tun hat, der Stärke der KP und auch der Linksradikalen, der Auseinandersetzung in den 50er Jahren um den Algerienkrieg, der die Linke stark macht gegen die KP, die den nämlich zunächst toleriert, wenn nicht sogar unterstützt. Also das sozusagen die inneren linken Differenzierung viel stärker nochmal befördert, als es in Deutschland der Fall ist. Weil durch die Teilung Deutschlands eben ganz spezifische Entwicklungen sozusagen stattgefunden haben, die nicht typisch sind für die Mehrzahl der anderen Länder. Da haben wir seit dieser Zeit sozusagen, wo einerseits eine neue Linke jenseits der KP sich im Kontext des Algerienkrieges zu entwickeln beginnt, aber gleichzeitig eine Debatte über eine neue Arbeiterklasse. Das ist eine Debatte, die sozusagen die Veränderung schon thematisiert, die damit zu tun haben, dass auf einmal massenhaft Technologen, die vorher sozusagen die Hände der Obrigkeit sind, hochqualifizierte Arbeitertypen entstehen und dann Ende der 60er Jahre sozusagen mit der massenhaften Verbreitung sozusagen von akademischen Graden durch die neu entstandenen Universitäten und damit auch die massenhafte Entstehung von Studierenden, die dann zu wichtigen Trägern der Revolte oder sogar zu den Auslösern der Revolte in westlichen Industrieländern, dass wir damit praktisch auf das Thema einer neuen sozialen Zusammensetzung der Gesellschaft und insbesondere des Proletariats kommen. So, das ist gleichzeitig kombiniert mit einem Zuschub sozusagen von Migranten und wenig qualifizierter Arbeit und das gibt sozusagen ein relativ explosives Gemisch. Das ist sozusagen die eine Facette. Eine vergleichbare Entwicklung haben wir, was diesen Aspekt angeht, auch im Ostblock. Weil in den 60er Jahren insbesondere sozusagen geht die industrielle Entwicklung voran, wenn man sich den Ostblock genauer anguckt. Also die Sowjetunion war nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich zerstört, aber sie hatte unter anderem mithilfe der Reparation bereits 1948 das Bruttoinlandprodukt von vor dem Kriege von 38 wieder erreicht. Allerdings der Lebensstandard der Leute, der war grausam niedrig, noch niedriger als damals. Viele Gebiete waren entvölkert, die Männer waren tot, Frauen haben sich allein vor den Ochsen zu den Karren gespannt. Das war sozusagen die Situation. Aber das wurde dann seit den Chruschtschowschen Reformen, die seit 1956 begannen, auch in der Sowjetunion in den 60er Jahren anders. Die anderen Länder machten einen gewaltigen Industrialisierungssprung, Ungarn, Polen, auch Bulgarien, Rumänien dann erst in den 70er, 80er Jahren mit so einer Art terroristischen nochmal Industrialisierungsvariante unter Ceausescu. Aber auf einmal normalisierte sich das Leben und zwar unter dem Aspekt des Entstehens von Arbeiterklasse, von Industrie, von neuen Städten und so weiter und so fort. Des Übergangs von den Agrargesellschaften zu Industriegesellschaften. Ein anderer Kontext sind die beiden Länder, die von Anfang an hoch industrialisiert waren, die Tschechoslowakei und die DDR. Und in denen ist am meisten sozusagen gedrängt worden auf Wirtschaftsreformen unter dem schon allein unter dem technokratischen Aspekt, sage ich mal, weil sie hochindustrialisiert waren, kam das sowjetische Industrialisierungsmodell genau zu dieser Zeit in die Krise, wie auch das Nachkriegswachstumsmodell des westlichen Kapitalismus in die Krise kam. Also ich sage es sehr vereinfacht, dass, wie gesagt, jedes ist ein Thema für sich, sehr vereinfacht ist das. Das sowjetische Industrialisierungsmodell basierte darauf, dass man man kopierte die Fabriken aus dem Westen, die Fließbänder und stellte eine Fabrik neben die andere auf die Wiese sozusagen, ja, grüne Wiese. Manche nennen das ursprüngliche Akkumulation, ich auch manchmal, aber das ist ein Thema für sich, ob man das Akkumulation überhaupt nennt, jedenfalls eine Industrialisierung sozusagen aus dem Nichts auf dem Rücken der Bevölkerung. So, aber als nun auf einmal eine riesengroße Industrie entsteht, kann man sich nicht mehr aus einem kleinen Zirkel heraus verwalten. Das ist sozusagen dieses bürokratisch-zentralistische System, was funktioniert, solange es nur sozusagen überschaubare Prozesse organisieren muss. Aber wenn man jetzt eine völlig industrialisierte Gesellschaft hat, dann wird es schwierig. Und genau diese Prozesse erfüllten von Anfang an sozusagen DDR und die Tschechoslowakei, weil sie eben von Anfang an hochindustrialisierte Länder waren. Und in den Ländern hat sich dann auch die Wirtschaftsreform am weitesten entwickelt. Und in der Tschechoslowakei ging sie dann über in eine politische Reform und kriegte einen völlig neuen Drive, auf den kommen wir dann sicherlich übermorgen nochmal zu sprechen. Genauer, also da entstand auch eine Debatte, den wir Selbstverwaltungssozialismus nennen können, sozusagen. Das bekannteste Wort, was dann so propagandistisch in die Welt ging, ist immer das Gesicht vom menschlichen Sozialismus oder dem Sozialismus mit dem menschlichen Antlitz. Aber was dahinter real stand, was das eigentlich bedeutete, das wissen heute die wenigsten und das ist aber sehr interessant zu verfolgen. So, da haben wir also auch ein gewisses Ende einer Entwicklungsphase und wir haben eine ähnliche Kritik. Das verbindet nun wieder Ost und West bei aller Unterschiedlichkeit der Systeme. Ich sage mal, die Debatte, die in den 50er Jahren bereits begonnen hatte, eskaliert in den 60er Jahren, die an den frühen Marx anknüpft, nämlich die Debatte über Entfremdung, über entfremdete Gesellschaft. Die erfüllt und erfasst auch sozusagen die nicht-marxistischen Diskussionen, weil in ihr sich sehr viel widerspiegelt. Bis hinein in die Psychologie und Psychiatrie lässt sich da, also in die Körperwissenschaften sozusagen und Hirnwissenschaften hinein kann man zwar folgen, aber das erfasst genauso die Kritik an den entfremdeten Städten, an den entfremdeten Fabriken, an der entfremdeten Arbeit etc. pp. Und das sind Diskurse, die gehen über die Grenzen und über die Mauern Europas hinweg. Erfassen sozusagen die gesamte linke Intelligenz, jedenfalls die dissidentische. Und es gibt auch einen relativ hohen Austausch. Dazu kommt, oder als Scharnier dieses Diskurses, funktionieren bestimmte dissidentische Gruppen, die sich aus der kommunistischen Bewegung abspalten. Dazu gehören zum Beispiel die Führung der österreichischen kommunistischen Partei. Die beiden Führer, die bekannten, die Namen kennt heute leider gar keiner mehr, in den 60er Jahren eine riese Rolle spielten, Franz Marek und Ernst Fischer, die sind sozusagen genauso in der Tschechoslowakei zu Hause wie in der Entstehung der neuen Linken in Westeuropa. Wiener Tageblatt, Quatsch, Tagebuch. Das Wiener Tagebuch war eine linke Zeitschrift, die von denen rausgegeben wurde. Die wurde sozusagen von der neuen Linken in ganz Europa gelesen, bis Italien und so weiter. Leute wie Robert Havemann, der bekannteste oppositionelle Kommunist aus der DDR, hat große Unterstützung aus der italienischen KP erhalten. Das führt uns dann schon im weiteren Weg in die Zusammenhänge des entstehenden Eurokommunismus in den 70er Jahren. Ich will nur diese Verknüpfung nochmal deutlich machen, dass beide Systeme aus einer unterschiedlichen Perspektive kommt, in gewisser Hinsicht in die Krise geraten sind und gleichzeitig die kritische linke Intelligenz ja, dazu hören nicht nur Marxistinnen und Marxisten, sondern das erfasst auch die gesamte Theologie. Ein Thema für sich sozusagen. Ja? So. Also diese Debatten sind übergreifend. Und sie werden sozusagen nochmal tangiert dadurch, dass auch bestimmte Prozesse der Nachkriegsentwicklung abgeschlossen sind, die mit der Entkolonialisierung zu tun haben, das heißt also den gesamten Trikont erfasst haben. Ja. Die wichtigsten, bis auf die portugiesischen Kolonien sozusagen, die wichtigsten Länder der Welt, also des Trikons sozusagen, sind bis Anfang der 60er Jahre befreit. Und jetzt entstehen dort neue Krisenprozesse. Großenteils merken sie, dass sie nach wie vor von den Metropolen abhängig bleiben, dass neue Bürokratien entstehen und so weiter und so fort. Auch das führt dazu, dass in diesen Ländern selber neue kritische Debatten, neue kritische Bewegungen und so weiter entstehen und dass bestimmte ursprüngliche Vorstellungen aus den, sagen wir, 50er oder 40er und 50er Jahren, dass die sich in gewisser Hinsicht totgelaufen haben. Das dazu kommt, dass quasi mit der kubanischen Revolution ein Fokus entsteht, der ganz wichtig ist, und das findet seine Parallele, heute gar nicht mehr bekannt, in der algerischen Unabhängigkeitsbewegung und der algerischen Revolution. Dass Algerien in den ganzen 60er Jahren zu einem revolutionären Fokus nicht nur für Afrika wird, sondern zum Beispiel für die Black Panther-Bewegung aus den USA, die dahin ziehen, nach Algier und so weiter. Ja. Also das ist heute relativ wenig bekannt. Und es zeigt sich aber auch hier, verschachteln sich bestimmte, ja, Entwicklungen, die an ihr Ende gekommen sind. Also die Entkolonialisierung ist erreicht und es entstehen gleichzeitig Krisenprozesse, die zeigen, dass es nicht mehr weitergeht in der bisherigen Weise, dass mehr passieren muss. Und es entstehen vor diesem Hintergrund gerade um 68 nochmal in den portugiesischen Kolonien die neue antikapitalistisch orientierte antikoloniale Bewegung. So, das jedes für sich sozusagen bildet ein eigenes Thema, und doch sind alle irgendwie miteinander nicht nur verbunden, sondern auch voneinander abhängig in gewisser Hinsicht. Ne? Meine Ausgangsthese war ja, wir haben es eigentlich nicht mit einer Weltrevolution zu tun, sondern mit einer Verknüpfung unterschiedlicher Perspektiven, unterschiedlicher Revolten. Die gehen ja dann auch noch weiter. In Vietnam, viele Linke, die dann nach Vietnam später fahren, nach dem Sieg zum Beispiel, entdecken dann, dass da aus ihrer Perspektive ein ganz furchtbares System entstanden ist, das natürlich durch so einen Krieg sehr militaristisch orientiert ist, im Gleichschritt funktioniert etc. pp. Heute kopieren sie den chinesischen Weg sozusagen eines staatskapitalistischen Entwicklungssprungs nachzumachen. Das ist aber schon wieder eine völlig neue Etappe. Da sind dann viele westliche Linke enttäuscht, die dann auf einmal merken, irgendwie haben wir uns doch geirrt, hier passiert irgendwas anderes, als wir uns ursprünglich vorgestellt haben. Weil in der Regel die Leute ihre eigenen Realitäten, auch die eigenen Mythen und auch die eigenen Hoffnungen sozusagen, immer sehr häufig in die Perspektive der anderen hineininterpretieren und kaum sich versuchen, hineinzudenken in die Entwicklungsrichtungen und Perspektiven, die anderen einnehmen. Das, denke ich mal, ist ein solches Phänomen, was wir bis heute sozusagen auch in der linken Aufarbeitung von 68 haben. Gut, ich könnte jetzt noch, ich muss ein bisschen auf die Zeit vielleicht achten, würde ich eigentlich das, was ich als Problem aufriss, die Lösung habe ich euch nicht geboten, das habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt außer der Parallelität von sozusagen Krisenprozessen meines Erachtens tatsächlich dann nur noch ideologische Momente, die das alles miteinander verbinden und gleichzeitig überlagern sozusagen durch eine antiimperialistische, antikapitalistische Ideologie, hinter der dann aber andere Realitäten stecken, die dann ausgeblendet werden. Aber eben diese eine Ideologie verknüpft natürlich diese Prozesse sehr wesentlich. Man hat das Gefühl, sozusagen sich in dem einen globalen Prozess zu bewegen. Weil natürlich, wenn ich jetzt die Entwicklung gleich nochmal so ein bisschen schildere, wird das sehr deutlich. Also Stichwort Vietnam. Ja, Tet-Offensive schiebt nochmal an, als es in die westlichen Industriegesellschaften dringt, dass zum Beispiel eben West-Berlin und Westdeutschland ganz besonders hier zum Fokus wird, wo sich die internationale Neue Linke verknüpft. Ingrid Kircher-Holter hat jemand zitiert, ich habe jetzt vergessen, dass einer von den Amerikanern war, wo die Prozesse viel länger schon sozusagen entstanden sind, dass hier der Herausbildung einer Neuen Linken dass sozusagen erstmals bei dem Vietnamkongress in West-Berlin erstmals so ein Gefühl von 68 aufkam, von Gemeinsamkeit einer globalen Revolte, wo die herrschenden, die weltbeherrschenden Systeme, also sowohl in Washington oder in westlichen Metropolen, als auch in Moskau sozusagen, in die Krise geraten sind und wo hier Möglichkeiten sich eröffnen, etwas sozusagen in eine neue Richtung zu bewegen. Ja? Also eine revolutionäre Öffnung erfolgt in der damaligen Wahrnehmung. Also damit wird klar, Vietnam ist ein gemeinsamer Fokus. Die globale Solidarität wird einer der Hauptschwerpunkte der Herausbildung der neuen Linken, wenn man in die Realitäten dann guckt. Ich will jetzt auch wieder nicht morgen vorgreifen, aber gucken wir nach Frankreich, dann kann 68 nicht nur aus der Perspektive der neuen Linken gedacht werden, sondern dann muss man die alte Linke mitdenken, also insbesondere die KPF, dass die natürlich viel patriotischer war als die neue Linke. Ja, dass Georges Marchais, der damalige Generalsekretär, Cohn-Bendit, nicht nur als Anarchisten qualifiziert, sondern als deutschen Anarchisten. Da wird schon mal die Distanz aufgebraucht und die Konservativen reden dann vom deutschen Juden natürlich. Aber das ist ja jetzt nicht unser Thema, aber die sind ja sofort, mit 69 sind sie ja dann auch wieder da. Sie waren ja nicht untergegangen, sie waren nur in Schreckstarre verfallen. Also da wird nochmal deutlich, dass es auch mit dem Internationalismus, wenn man auf die gesamten Prozesse guckt, zu denen eben auch immer die anderen gehören und nicht nur die Wunschkandidaten und Kandidatinnen, dann ist es auch dort etwas problematischer. Ja, also sozusagen was den Problemaufriss angeht, den würde ich jetzt erstmal damit beenden wollen. Am Schluss doch nochmal diese Fragen etwas grundsätzlicher formulieren. Also wenn wir über 68 wie über alle anderen gesellschaftlichen Umbrüche reden, geht es eigentlich darum, sehr komplexe Phänomene in die Betrachtung einzuziehen. Einen Aspekt habe ich eben schon mal genannt, das war jetzt sozusagen die Unterschiedlichkeit der Bewegungsrichtung von historischer Entwicklung im Trikont in den Ostblockländern, in den westlichen Industrieländern, das genauer sich anzugucken, was sich hier miteinander verbindet, das ist sozusagen die eine Dimension der Komplexität. Die andere davor hatte ich nochmal angesprochen im Sinne der sozialen Komplexität. Also nicht nur auf die kleinen radikalen Minderheiten, beliebter Spruch sozusagen bei der deutschen radikalen Linken, zu schauen, sondern die ja tatsächlich was bewirkt haben sozusagen, tatsächlich avantgardistisch in die Gesellschaft hineingewirkt haben. Aber vor allen Dingen eben auch immer wieder auf die Mehrheiten zu gucken. Und die Mehrheiten sind in den westlichen Industrieländern die damals aus der heutigen Perspektive traditionellen Arbeiterklassen, auch wenn sie sich modernisiert haben, wie ich vorhin angedeutet habe mit der Debatte über die neue Arbeiterklasse, über die neue Arbeiterbewegung, weil die neuen Schichten, die sich jetzt integrieren in die Arbeiterklasse, auch sehr oft politisch links und militant und streikbereit und so weiter organisiert und politisch engagiert haben. Also das ist sozusagen der Punkt, den ich ansprechen will, dass man tatsächlich auf die soziale Komplexität nochmal guckt. Und ein ganz zentraler Punkt ist, dass man wahrnimmt, dass die in den westlichen Ländern zumindest, oder inklusive Mexiko, also einigen Ländern des Trikont, die zentrale Rolle, die die Studierende dort spielen, natürlich damit zu tun haben, dass erstmals sozusagen die Intelligenzia oder sagen wir mal, die Akademikerinnen, Akademiker, erstmals als Massengruppe auftreten. Nicht mehr sozusagen nur als Minderheit und gar nur als herrschende Minderheit, sondern dass sie ein eigenes soziales Phänomen sind. Und aus meiner Sicht, das hätte ich jetzt fast unterschlagen, weil ich sozusagen diesen Teil beenden wollte, aus meiner Sicht haben wir es in gewisser Hinsicht, wenn wir im Nachhinein gucken, mit den Utopien, die sie transportiert haben damals, in gewisser Hinsicht sich ähnlich verhalten wie die frühen Schichten vor der industriellen oder mit der beginnenden Industrialisierung auch der Lohnarbeiterschaft, der traditionellen Lohnarbeiterschaft am Beginn des 19. Jahrhunderts, also mit der Maschinenstürmerei. Denn der Prozess, den wir hinterher sozusagen erlebt haben, als tatsächlich noch mehr Massen an Intelligenz produziert werden, einschließlich Lehrerbergen, Akademikerbergen, ja, so hieß das in den 80er Jahren, wo klar war, da werden Leute nicht für den Arbeitsmarkt produziert, sondern für die Erwerbslosigkeit produziert. Da unterlagen sie massenhaft tatsächlich auf einmal den Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Arbeitsmarktes, was vorher aufgrund ihrer hochqualifizierten Tätigkeit in der Regel dazu geführt hat, dass sie Privilegien genossen und gar nicht diesen Marktgesetzen ausgesetzt war. Das war 68 noch gar nicht die Realität in dieser Weise. Das begann eigentlich erst durch 68 sich sozusagen tatsächlich umzusetzen. Und in gewisser Hinsicht haben wir es sozusagen wie auch mit den Handwerkern, die sich wehren, dass jetzt auf einmal die kapitalistische Rationalisierung greift, mit einer Intelligenz ja zu tun, die sich genau gegen diese Prozesse stemmt und wehrt. Gut begründet, die Prozesse sind ja auch nicht schön, das ist nicht die Frage, sondern wenn wir jetzt im Nachgang gucken, können wir das aber meines Erachtens historisch so einordnen. Was heute die Folge hat, unter anderem, ich spinne mal den Gedanken zu Ende, dass wir wegen dieser bösen Entwicklung glücklicherweise heute in der, rein theoretisch jedenfalls, abstrakt, sozial und ökonomisch, politisch ist das noch eine ganz andere Kiste, da funktioniert das leider so nicht, dass wir quasi prekäre Intelligenzler im Bündnis mit prekären Nicht-Intelligenzlern sozusagen heute durchaus die Chance haben, das in ein Boot zu bringen. Das ist sozusagen die neue Chance der Gegenwart, dass wir ein Prekariat haben, also was ja nichts weiter heißt als eine prekäre Existenz von Proleten, würde man früher sagen, also von Lohnabhängigen, direkt oder indirekt, ist jetzt egal, die als Summe die Chance haben, tatsächlich die bestehenden Verhältnisse sozial aufzuheben und nicht mehr gegeneinander zu agieren. Gut, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, diese Fragen zu diskutieren, wenn wir über 68 diskutieren. Die bekannten Fragen, die morgen, nehme ich an, auftauchen werden, die der Operaismus gestellt hat, ist dann nochmal, dass natürlich die Stärke der Bewegung von 68 letztlich dazu ein ähnliches Phänomen hervorgebracht hat, sozusagen bei der traditionellen Industriearbeiterschaft durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, durch die Verbesserung der Lohnbedingungen, letztendlich den Hebel angesetzt zu haben, dass das Kapital den Versuch unternommen hat, sie wegzurationalisieren, was mit Hilfe von Mikroelektronik, Deregulierung von Weltmärkten und so weiter und so fort, Stichwort Globalisierung, dann letztendlich auch gelungen ist, zu großen Teilen, zu wichtigen Teilen. Also einen ganz anderen Schub dann nochmal im Anschluss daran produziert hat. So ist das immer mit den ungewollten Wirkungen. Das ist ja oft in der Geschichte der Fall, aber es spricht nicht gegen die Revolten, sondern es spricht nur dagegen, dass sie leider nicht zu ihren Zielen geführt haben. Also, diese Art von Komplexität gehört dazu. Und bei dem letzten Anknüpfen ist ganz klar, dass insbesondere, also schon vor 68 begann das, gerade was die traditionelle Industriearbeiterschaft anging, und nach 68 kriegte das einen richtigen Schub, dass in der Tat, das kann man an der Zahl der Streiktage sehr gut sehen, mein Kollege Gerd-Rainer Horn hat das in dem Buch, was vorhin erwähnt wurde, sehr ausführlich noch dargestellt, auch in, was die einzelnen Länder angeht, dass sozusagen die ganzen klassischen Lohnarbeitskämpfe neuen Aufschwung kriegten, bis hin, am meisten sozusagen bei Volvo in Schweden forciert, bis hin zu der gesamten Diskussion über Humanisierung der Arbeitsbedingungen, ja? Also Ablösung des Fließbands durch Gruppenarbeit etc. pp. Also das war ja ein ganz wichtiges Resultat der ganzen 68er Bewegung, auch wenn hinterher sozusagen das Kapital, weil seine Macht nicht gebrochen wurde, versucht hat, quasi dieser starken Arbeiterbewegung das Rückgrat zu brechen. Ja, ich glaube, das war das Wesentliche, was ich noch einbringen wollte zu diesen methodisch problematischen oder problemorientierten Aspekten. Ich könnte jetzt noch mal versuchen, den Überblick oder ein bisschen Überblick zu geben über die Länder, dass wir also tatsächlich nicht nur BRD, Frankreich, Italien im Blick halten, sondern noch mal ganz kurz streifen, worum es eigentlich ging in den einzelnen Ländern, die herausragend sozusagen sich durch Revolten ausgezeichnet haben. Vietnam habe ich erwähnt, BRD will ich eigentlich nur dazu noch sagen, aber das, die meisten vermute ich mal hier im Raum wissen das schon. Das eigentliche 68 für die meisten 68erInnen war nicht 68, sondern 1967. Das war die Schah-Demonstration und der Tod Benno Ohnesorgs. Das war sozusagen, was den großen Schub an Politisierung in der gesamten neuen, sich politisierenden Generation ausgemacht hat. 68 war dann eine Fortsetzung, insbesondere durch das Attentat auf Rudi Dutschke. Aber da ist ja einer der wenigen, ganz wenigen Überlebenden DDR-68er bin, kann ich in Berlin gleich die gleichen Nachrichten sehen und gehört habe, wie ein paar Meter weiter sozusagen die Leute gleich drin hinter der Mauer, weiß ich, das kann ich das auch für meinen Freundeskreis in Ost-Berlin und die anderen so sagen. Also das war in der Tat 67, vorher hat man DDR-Polizei prügeln sehen. Dann sahst du im Westfernsehen sozusagen, wie die Bullen reinhauen, friedlich protestierende Leute, nur weil es der Politik nicht passte. Ne? Die Sache ist ja relativ gut dargestellt. Heinrich Alberts, der damalige Pfarrer, sozialdemokratische Bürgermeister von Berlin-West, der hat dann zu den Chefpolizisten, alles natürlich ehemalige Waffen-SS, hat gesagt, wenn wir hier rauskommen aus der Oper, dann muss der Spuk vorbei sein. So, und dann haben sie ihre Leberwursttaktik angewandt und dann die Leute auseinandergeprügelt. Gut, und man sah dadurch, Polizei im Westen prügelt genau wie Polizei im Osten. Und ich nehme an, wenn wir nach Indien gucken, ist es auch nicht anders. So habe ich es mir gedacht. So ist das halt mit dem herrschenden Regime und der Polizei. Aber das war jetzt nur eine Nebenbemerkung. An dem Beispiel wird mir deutlich, die Entwicklungen in den einzelnen Ländern, die haben natürlich sozusagen einen Vorlauf. In einigen Ländern waren viel eher vorher wichtige Entwicklungen, die das auf den Weg brachten. Und das Land, was einen großen Vorlauf vor Westdeutschland hatte, das waren die USA. Ne? Seit der Ermordung Kennedys gab es eine unheimliche Politisierung in der jungen Generation. Parallel dazu war die schwarze Bürgerrechtsbewegung und das eskalierte nach und nach. Und dann durch die schwarze Bürgerrechtsbewegung und die eskalierenden Auseinandersetzungen, gerade in 68, sozusagen, kam dann im Anschluss auch immer eine neue Indianerbewegung, ja? So American Indian Movement, auch wenn wir heute nicht mehr Indianer sagen, aber sie hat sich selber so genannt. Das setzte sich fort, aber eigentlich war der Kennedy-Mord so ein Stück genau der Auseinandersetzung, der sozusagen die Unzufriedenheit der Jugend, die schon seit 50er Jahren im Grunde existierte, politisiert hat und hier verschiedene Facetten an den Universitäten sozusagen annahm. Dazu kommt, das empfehle ich euch wirklich, dieses Büchlein von der Gecha Holter nochmal, wer die Entstehung der Neuen Linken nach, das macht sie, zeichnet nochmal sehr gut nach, wie das aus den Spaltungsprodukten der britischen KP nach 1956, also das war der KPDSU-Parteitag, wo Khrushchev die Stalin-Verbrechen enthüllte, zum Teil jedenfalls, und überall sozusagen der Spaltungspilz in den kommunistischen Parteien daran ansetzte, wie über diese Schiene auch sozusagen die Neue Linke in den USA theoretisch politisiert wurde, aber eben andere praktische Entwicklung zur Voraussetzung hatte. So, und an dem Zyklus sozusagen Wounded Knee sozusagen, Anfang der 70er Jahre besetzten, Wounded Knee ist dieser Hügel, wo General Custer sozusagen geschlagen wurde. Nee, umgekehrt. Das ist Little Bighorn. Das war das Massaker, genau. Und da haben sozusagen neue Aktivisten der amerikanischen Indianerbewegung, also sozusagen diesen Hügel besetzt. So. Also, und das war Anfang der 70er Jahre. Es ist quasi ein ganzer Zyklus. Beendet wurde er durch einen Massenmord, den FBI und CIA begangen haben. Wir haben ungefähr 1000 Aktivisten erschossen. Das ist heute relativ gut dokumentiert durch so ein Anti-Aufstands- Programm einer der letzten Überlebenden, den kennt ihr ja auch, Abu Jamal, der zu den Black Panthers gehört hat, vor denen sie mit am meisten Schiss hatten. Gut, also auch ein ganzer Zyklus sozusagen in den USA der Entwicklung. Was meistens vergessen wird heute, spielte aber damals auch in der Mobilisierung eine riesengroße Rolle, die drei Diktaturen, die zum Freien Westen ja irgendwie mit dazugehörten, obwohl sie offiziell ausgesperrt waren. 67 war der Obristenputsch in Griechenland sozusagen, wo die Demokratie beseitigt wurde. Das erfüllte viele, die Franco-Diktatur, und es entstanden auch neue Arbeiterkämpfe oder eine neue Arbeiterbewegung entstand in den 60er Jahren. Und gerade 68 gab es massive Streiks in Spanien. Und die Studierenden gingen auf die Straße, besetzten die Universitäten. Das ist natürlich zum erheblichen Teil blutig beendet worden, aber erfüllte sozusagen auch diese Länder. Das ist ja wenig nur, um sie der Vergessenheit zu entreißen. Italien werden wir morgen behandeln, will ich jetzt nicht vorgreifen, aber eins ist auch gerade, den Höhepunkt des Kampfes, den gab es eigentlich nicht 68, obwohl 68 massive Auseinandersetzungen und Demonstrationen schon stattfanden, von Studierenden und besetzte Fabriken schon existierten in Italien, aber der eigentliche heiße Herbst, der kam dann erst 69. Gut, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber es war auch ein ganzer Kampfzyklus, der nicht nur auf dieses eine Jahr konzentriert blieb. Was wichtig ist, was bei uns kaum bekannt ist, übrigens das Land ist kaum bekannt, obwohl es ja ein uralter Nachbar ist, Belgien. Also der größere Teil, gerade wo Arbeiterbewegung eine riesengroße Rolle spielte, 68, das waren eher die romanischen Länder als jetzt sozusagen die nordeuropäischen Länder. Obwohl die BRD ja auch 69 den heißen Herbst bekam durch die wilden Streiks in der Metallindustrie. Und daran anschließend nochmal hatten wir dann 70 bei Opel Bochum einen wilden Streik, dann 73 einen Ford-Streik. Dann war dieser erste Frauenstreik, wann war der, 72? Ist egal. Also gab es auch einen ganzen sozusagen Schwung an neuen wilden Streiks, jenseits der bisherigen Form, die hatte ich vergessen zu erwähnen, aber die Schwerpunkte, insbesondere der Arbeiterinnenbewegung, lag in den romanischen Ländern Europas. Und ein Teil dieser romanischen Länder ist eben auch Belgien, jedenfalls das südliche, die Wallonie. Auch hier haben wir sehr militante Kämpfe im Jahr 68. Und das will ich nochmal durchaus mit pädagogischer Absicht, ich verhehle es nicht, aber weil es in linken Köpfen nicht drin ist. Eine ganz massive Rolle, gerade für die radikalisierte Arbeiterbewegung, spielte die katholische Arbeiterbewegung und nicht die traditionell sozialistische und traditionell kommunistische, sondern die radikalen Flügel der Arbeiterbewegung in Italien, in Frankreich, in Belgien zum Beispiel oder in Spanien. Das war der Ausgangspunkt, war immer die katholische Bewegung. Das ist eine spannende Kiste, zu der eben mein Freund und Kollege und Genosse Gerd Rainer Horn massiv sozusagen forscht, eben auch, dass der Linkskatholizismus eine ganz enorme Rolle 68 gespielt hat. In Diktaturen ist das noch relativ überschaubar, da kann man es verstehen. Die DDR schließe ich mit ein, da ist es nicht der Katholizismus, sondern die evangelische Kirche, die eine Rolle spielt sozusagen, als Freiraum für kritisches Denken, weil alle anderen Poren der Gesellschaft verschlossen sind. Aber ähnlich ist das eben auch in der Franco-Diktatur gewesen. Da entstand die neue Arbeiterbewegung, die Rätebewegung, die entstand nicht sozusagen durch den remigrierten und immer wieder von Kommunisten oder Anarchisten aus dem Exil zurückgeschickten Partei- oder Organisationssoldaten und Soldatinnen, sondern sie entstand neu sozusagen unter den Fittichen von sozial engagierten Mönchen oder Bildungseinrichtungen der katholischen Kirche. Das nur als ein Hinweis, und da spielt natürlich die in den 60er Jahren aufkommende Befreiungstheologie, die aus Lateinamerika Mitte der 60er Jahre nach Europa rüberschwappt, auch die evangelische Kirche erfasst, eine riesengroße Rolle. In Westdeutschland, auch Freunde von mir, die achten, hatte die Kirche ohnehin noch eine andere Bedeutung, als es sie heute hat, aber viele sind eben auch in der evangelischen Jugend sozusagen politisiert worden und sind nach links gewandert dann. Also ein wichtiger Bezug, der wichtig ist zu erwähnen. Und was die westlichen Industrieländer angeht, will ich noch ein Land nennen, was so gut wie aus der Erinnerung getilgt ist. Das war Japan. Japan hatte eine sehr radikale Linke mit massiven Auseinandersetzungen, da die Polizei in guter alter faschistischer Tradition natürlich sehr repressiv war, da die kommunistische Partei, die zu großen Teilen Moskau orientiert war, dann sich spaltete im Zuge der Spaltung zwischen Moskau und Peking und so weiter, entstanden aber auch Freiräume für jenseits der traditionellen kommunistischen Partei für neue Gruppen. Da die Auseinandersetzung dort oft, gerade bei der radikalen Linken oder mit ihr sozusagen sehr radikal waren, ist auch dort übrigens eine terroristische neue Linke sozusagen entstanden. Also, das will ich mit erwähnen. Eine ganz andere Entwicklung haben wir natürlich in Polen und der CSSR. Ich würde am Sonntag darauf nochmal eingehen, will das nur erwähnen. Da haben wir eigentlich zwei Komponenten, die in dem Jahr sozusagen zentral sind für das Erfassen der Entwicklung von 68, nämlich einerseits die Studierenden und andererseits die traditionellen Arbeiterinnen und Arbeiter. Also jedenfalls, wie ich eben darstellte, in einem großen Teil Europas ist das der Fall, wo beide soziale Gruppen sozusagen die Hauptauseinandersetzung bilden. Das haben wir in diesen beiden Ländern eben auch. In Polen zunächst getrennt, das ist eine innerpolnisch sehr interessante Konstellation, wo die Studierenden 68 auf die Straße gingen im Frühjahr, zusammengehauen werden von der Polizei. Das ist übrigens eine Konstellation, die verbindet sich mit einer Auseinandersetzung in der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, also der herrschenden KP, zwischen eher demokratisch orientierten Kräften, die an 56 anknüpfen wollen, und eher autoritären Kräften, die eher an den Nationalismus anknüpfen wollen. Da war der Innenminister Morczak damals der sozusagen maßgebliche. Und das erklärt auch den Hintergrund, dass jetzt sozusagen als Reaktion auf die studentischen Proteste eine massive antisemitische Kampagne. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier extra erwähnen muss, aber vielleicht reden wir dann nochmal am Sonntag konkreter darüber einsetzt, deren Ziel eigentlich war, die eher demokratisch gesinnte Intelligenz ja außer Landes zu jagen, sozusagen innerhalb der KP zu eliminieren. So, und die Studierenden protestieren, kriegen eins auf die Mütze. Die KP organisiert sozusagen die offizielle Arbeiterklasse mit Kampfgruppen und so weiter, die Ruhe und Ordnung fordern. Und 1970 haben wir dann wieder mal einen Aufstand der polnischen Arbeiterklasse an der Ostseeküste. Und da haben dann die Arbeiter sozusagen das Gefühl, sie werden von den Studierenden allein gelassen, so wie 1968 die Studierenden sich von den Arbeitern allein gelassen fühlten. Und das ist dann übrigens eine Lehre für die 70er Jahre, wo beide zusammengehen und dann in der Solidarność 1980 quasi zusammenfinden. Also das mal schon ein Vorgriff, aber beide Gruppen spielen eben für 68 oder die Zeit um 68 in Polen eine Riesenrolle. Tschechoslowakei, haargenau dasselbe. Wenn wir über den Prager Frühling reden oder wenn darüber berichtet wird, wird meistens immer nur ein Name genannt, Alexander Dubček, der Chef der KP, demokratisiert etc. pp. Die Kernauseinandersetzung, oder ich verkürze das mal, weil wir dann am Sonntag darüber reden werden, was den wenigsten bekannt ist, dass der Widerstand im Lande gegen die sowjetische Okkupation zentral organisiert war durch ein Bündnisabkommen zwischen den inzwischen demokratisierten Gewerkschaften und dem Studentenverband, dem Sozialistischen Studentenverband. Und diese organisieren sozusagen über ein Jahr lang also massive Proteste im Lande, sind quasi das Rückgrat des Widerstandes, und das ist genau so ein Bündnis, was in vielen Ländern eigentlich erträumt wurde und was damals in Polen halt nicht zustande gekommen ist, bis dann der Widerstand gebrochen wurde aufgrund bestimmter innerer Entwicklung. Dazu jetzt nochmal Jugoslawien zu erwähnen. Erhebliche Teile der Arbeiterklasse haben damit zwar sympathisiert, aber alle Versuche von Studierenden, sozusagen Kontakt zu den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Fabriken herzustellen, sind vom jugoslawischen Regime massiv unterbunden worden. Was passierte ist dort, dass sie quasi vergleichbar zu Paris vor dem Hintergrund auch der Auseinandersetzung in Polen im Frühjahr, quasi eine freie Universität, die Karl-Marx-Universität in Belgrad gründeten, dass sozusagen der ganze jugoslawische Neomarxismus da seine Heimstatt fand, um das mal sozusagen die Praxisgruppe insbesondere eine große Rolle spielte, also eine dissidente Strömung, die eben auch in diesem großen Kontext, das, was ich vorhin sagte, der Diskurse an Marx anknüpfend, die Entfremdung sozusagen und das eigene Handeln, das Subjektwerden sozusagen stärker in den Vordergrund zu rücken, sich entfaltet hat, wichtige Treffen der Intellektuellen, der linken Intellektuellen und der linken Intelligenzia zustande brachte, auf der Insel Sommerschule von Korčula, insbesondere auch 68, wo dann Herbert Marcuse oder Ernest Mandel und andere bekannte Köpfe sozusagen der damaligen Linken zugange waren. Die haben natürlich sozusagen auch in den Studierenden ihren Widerhall gefunden, die also mehrere Tage lang und lang oder wochenlang sozusagen die Universität besetzt hielten, Demonstrationen organisierten, aber dann letztendlich sozusagen doch vom Regime geschlagen wurden. Eine Erhebung sozusagen, eine Rebellion, die leider heute weitgehend auch in der linken Geschichte über 68 vergessen ist. Zu Lateinamerika, das ist gerade, also 67 ist Che Guevara ermordet worden, was nochmal sozusagen der linken Bewegung sozusagen in Lateinamerika erheblichen Aufschwung gab, also durch den Protest, dass sich neue Gruppen gründeten, die quasi jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausend, muss ich aber leider doch sagen, der Fokustheorie, die Che Guevara propagierte. Man gründet einen revolutionären Kern. Die Situation in Lateinamerika ist so reif, dass wenn man den revolutionären Kern hat, sozusagen die Bauernschaft bzw. die armen Tagelöhner und so weiter, dann zur Revolution kommen werden. Das war sozusagen der Kern. Und das entsteht gerade nochmal befeuert durch seinen Tod eine ganze neuer Schub sozusagen an neuen linken Partisanengruppen in dieser Zeit. Aber 68 selber war vor allem ein Ereignis oder zwei Ereignisse, kann man schon sagen, bestimmt. Das war das Massaker in Mexiko. Die Studierenden hatten ein paar Tage vor der in Mexiko stattfindenden Olympiade eine große Demonstration gegen das autoritär präsidialdiktatorische, kann man sagen, sozusagen autoritäre Regime geplant und in die Stadt sozusagen sind sie demonstriert, haben friedlich demonstriert und sind da hunderte Studenten erschossen worden sozusagen von Militär und der Polizei. Gut, das führt sozusagen in dieser blutigen Spur natürlich bis in die Gegenwart, wie wir alle wissen. Aber eben doch wichtig, nicht vergessen zu sein, eben dieses Ereignis immer wieder zu erinnern. Lateinamerika war zu diesem Zeitpunkt überhaupt so etwas wie ein weltrevolutionärer Fokus, muss man dazu sagen. Weil alle paar Jahre passierte was. Im nächsten Jahr, also 68, ich habe jetzt die Jahreszahlen, kriege ich nicht ganz rein. Also nach 68, 69 ist dann die Unidad Popular in Chile gebildet worden, sozusagen, was wiederum sozusagen einen legalen linken Aufschwung gab, bis sie dann 73 durch einen Militärputsch gestürzt wurde. Aber parallel dazu gab es auch zwei linke Militärdiktaturen, nämlich in Bolivien und in Peru. Aber ich weiß nicht mehr, ob die 67 oder 68 sich an die Macht geputscht haben und dann wieder weggeputscht wurden. Aber gleichzeitig begleitet immer wieder von Partisanengruppen und Partisanenkämpfen. Also das war eine große sozusagen Inspiration, die mit der kubanischen Revolution einfach zu tun hatte. Ja, und erwähnt hatte ich schon, dass quasi jetzt in Afrika Algerien eine zentrale Rolle für den afrikanischen Befreiungskampf in den 60er Jahren spielte, dass die Black Panthers ihr offizielles Büro sozusagen nach Algier verlegt hatten, dass 68 selber neue Bewegungen dann vor allen Dingen in den portugiesischen Kolonien entstanden sind, dass 68 auch in Südafrika neuer Aufschwung des ANC unter anderem unterstützt, aus Algier sozusagen, von der FNL, stattgefunden hat. Gab es in Südafrika gerade in dem Jahr eben deshalb, da haben die in Kapstadt einen ganzen Bezirk, der vergleichbar war, ich sag's mal, wie später Berlin, in West-Berlin, Kreuzberg oder sowas, den haben die einfach platt gemacht, den ganzen Bezirk abgeräumt. District 6 spielt sozusagen in der linken Geschichte Südafrikas eine Riesenrolle. Das war auch 68. Ja, damit bin ich jetzt im globalen Kontext mal durch, wollte wenigstens diese Stichworte zu den einzelnen Ländern nennen. Und ich denke mal, was immer man sozusagen herauskommt, wenn in der nüchternen Analyse, was denn 68 objektiv war, welchen Stellenwert es hatte, es befeuerte auf jeden Fall die globale Auseinandersetzung, und zwar in allen Erdteilen. Es war ein wichtiger Schub, ein wichtiger Emanzipationsschub, wie wir wissen. Die Einzelheiten brauche ich jetzt hier in dem Kreis sicher nicht zu erwähnen. Aber auf vielen Feldern, gerade in den westlichen Industrieländern, in einem davon leben wir ja, hat das ja enorme Folgen gehabt. Und ich denke, in vielerlei Hinsicht, gerade was das offizielle Bild angeht, und da ist ja auch etwas dran, diese Liberalisierung, diese Fundamentalliberalisierung der BRD, oder hat in der BRD in vielerlei Hinsicht viel umfangreichere Folgen gehabt, als sie zum Beispiel in anderen Ländern, in denen auch heftige Kämpfe damals waren, dort angenommen hatten. Nee, die Fundamentalliberalisierung, die hat viel weitere Wirkungen gehabt, ist viel weitergegangen, gerade in so zivilgesellschaftlichen Bereichen. Die Wirkung des Feminismus, glaube ich, die sind in der Bundesrepublik weiterreichend gewesen als in Frankreich, obwohl das sicher ein schwierig zu diskutierendes Thema ist. Aber sag mal, wenn man sich die offiziellen Herrschaftsformen in England, in Frankreich so anguckt, die sind doch sehr viel habituell sozusagen, sehr viel traditioneller gestrickt, als sie in der Bundesrepublik sind oder in Schweden oder in Niederlanden und so weiter und so fort. Also das sind natürlich weitreichende Anstöße, die das gesamte gesellschaftliche Leben erreichen. Das nun, das vielleicht als Trost zum Schluss noch, also einerseits sozusagen ein großes Plädoyer, sich 68 sozusagen als Tradition zu bemächtigen, und zwar in dieser Vielfältigkeit, ohne in neue Mythen zu verfallen. Und gleichzeitig nochmal als tröstendes Wort, dass nicht alle Ziele erreicht worden sind. Es hat bisher keine Revolte gegeben und keine Revolution gegeben, die die Zielstellung erreicht hat, die sich die Beteiligten erhofft haben. Das gilt für die Französische Revolution genauso. Ja, die anschließend feststellen, sie sind nicht im Reich der Vernunft gelandet, sondern im ordinären Kapitalismus. Das gilt aber auch für die Russische Revolution und die Chinesische und so weiter und so fort. Aber so ist Geschichte, und das erspart aber natürlich nicht die Notwendigkeit von Revolten und von Revolutionen. Damit würde ich das mal beenden.